Marschall Kim Jong-un schickte am 21. Februar zur Beileidsbekundung zum Tod von So Jong-gun, Träger des Kim Il-sung-Preises und Künstler des Volkes, an den Katafalk des Verstorbenen einen Kranz.